Seit dem großen Luftangriff der US-Armee gegen Tokio, bei dem viele Koreaner ums Leben gekommen waren, sind 72 Jahre vergangen. Am 4. März gab es in der japanischen Hauptstadt Tokio eine Gedenkveranstaltung für die koreanischen Opfer, an der die Funktionäre des Generalverbandes der Japan-Koreaner, die Koreaner in der Region Kanto, die japanischen Persönlichkeiten und Bürger teilnahmen. Sie verharrten in einer Minute des schweigenden Gedenkens an die Opfer. Verlesen wurde eine gemeinsame Gedenkschrift des Koreanischen Maßnahmekomitees für Fragen der Sexualsklaverei der japanischen Armee und der Opfer der Verschleppung und der Vereinigung der von Japan zwangsverschleppten Koreaner und ihre Hinterbliebenen sowie eine Gedenkansprache des Südkoreanischen Rates für die Förderung der Entschädigung der Opfer des Pazifischen Krieges. Die Redner bekräftigten ihren Willen, sich weiterhin für die Billigung der Einreise der koreanischen Hinterbliebenen durch die japanische Regierung anzustrengen, auch in Zukunft der Opfer des Tokio-Luftangriffs zu gedenken und sich für die Untersuchung der Schäden der Koreaner einzusetzen.